Ja, ihr Lieben, das lange Wochenende ist rum. Wir sind wieder da. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer, dann solltet ihr hier diese Nummer wählen. 0180 5678 111 mit einem ganz normalen Telefon. Oder ihr könnt uns, das wisst ihr ja, auch mit einem Bildtelefon anrufen. 0180 5678 111. Und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer in dieser Woche ist Jenny und Jenny ist 21 Jahre alt. Ja, hallo. Jenny, guten Morgen. Ja, erstmal möchte ich dir sagen, dass ich dich und eure Sendung also ganz toll finde. Vielen Dank. Das ist ein schöner Wochenanfang. Ja, zu meinem Thema. Ja. Also, ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Naja, also ich habe vor 2 Wochen jemanden kennengelernt. Mhm. Ich mag den auch sehr und der mag mich wohl auch sehr. Nur ich kann es absolut nicht ertragen, wenn er mich anpackt. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Mhm. Wenn er mich schon umarmt, dann kriege ich schon so viel an. Was passiert dann, wenn er versucht, dich zu umarmen? Weiß nicht, dann mache ich einfach nur die Augen zu, dann werde ich total steif irgendwie und kann dann gar nichts mehr machen. Ich reagiere dann auch überhaupt nicht. Das ist aber nicht nur bei ihm so, das ist eigentlich bei allen so. Wenn meine Mutter mich umarmen möchte, mein Vater, ich kann das, weiß nicht, grundsätzlich nicht gut ertragen. 21 Jahre alt, dann gehe ich mir davon aus, dass das nicht dein erster Freund ist oder deine erste Bekanntschaft dieser Art. Stimmt das? Ja, also meine nächste Beziehung war 2 Monate. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wie war das denn da in den 2 Monaten? Hast du da mit dem Mann, mit dem Jungen einen nahen körperlichen Kontakt gehabt? Nein, auch nicht. Also, Bis so ein bisschen küssen und mehr war dann auch nicht, umarmen ein bisschen. Aber immerhin, ne? Küssen hat stattgefunden. Ja, aber auch mehr, weil er das eben wollte. Ich wollte das eigentlich, also mir hat das überhaupt nicht gefallen. Ich konnte das überhaupt nicht mehr ertragen und daran ist es dann letztlich auch gescheitert. Wie reagiert denn jetzt dein neuer Freund oder wie immer wir ihn nennen wollen, darauf, dass du dich so zurückziehst und so dicht machst? Ja, ich muss sagen, der ist sehr verständnisvoll und gibt sich da auch große Mühe, aber ich weiß nicht, also ich werde das wohl auch abbrechen, weil ich das einfach nicht ertragen kann. Also ich kann umarmen schon nicht gut haben und... Gibt es denn überhaupt irgendjemanden auf der Welt, von dem du gerne umarmt wirst? Nee, ich kann das überhaupt nicht von gern ertragen. Mir tut das immer so leid, irgendwie meine Mutter, die kommt dann auch schon mal, komm doch mal her und möchte mich dann in den Arm nehmen und einfach nur drücken und ich... kann das. Wie war denn das früher so als Jugendliche oder als Kind? Mochtest du das da auch nicht? Ja, so als Kind, da kann ich mich nicht so genau dran erinnern. Da. Kannst du dich erinnern, seit wann dir das unangenehm ist, wenn dich jemand umarmt? Seit ungefähr 6, 7 Jahren, aber ich wüsste jetzt auch nicht so eine Zeit, also oder irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, wo das. Mir ist es einfach unangenehm. Also ich kannst du dieses Unangenehm mal ein bisschen näher beschreiben? Ist das Ekel zum Beispiel? Ja, Ekel. Ja, ekel, unangenehm, ich ertrage es einfach nicht, ich kann es überhaupt nicht leiden. Ich mag nicht, wenn mir jemand meinen Rücken streichelt oder so meine Hand nimmt, was über die Wange streichelt. Man kann also sagen, dass jegliche Berührung dir unangenehm ist. Ja, ist mir und das tut mir, weiß nicht, auch so leid, irgendwie, auch für meine Schwester irgendwie. Mhm. Das ist ja schon mal, wenn ich irgendwas mitbringe oder so und die will sich dann irgendwie bedanken oder mich überhaupt einfach nur drücken, ich kann es nicht haben. Aber das muss dann ja doch schon eine ganze Menge Probleme für dich mitgebracht haben oder mitgeführt haben, eben auch in Liebesbeziehungen. Wenn du nur einmal einen Freund hattest, ist ja auch nicht so viel, ne? Nee, also Liebesbeziehungen so richtig. Also hattest du noch gar nicht. War das vielleicht sogar ein Grund, weswegen du dich da auch gar nicht selbst richtig eingebracht hast? Ja, wird wohl. Ich hatte doch Angst vor, auch jetzt noch. Ich will eigentlich auch gar keinen Freund, davor eigentlich auch nur... Da habe ich auf so einer Party kennengelernt, schon ein bisschen was getrunken und eigentlich möchte ich das überhaupt nicht. Also, hast du ihm das eigentlich erklärt? Du hast Angst? Ja, Angst vor einer Beziehung. Ich möchte das alles gar nicht. Kannst du das noch näher erklären, vor was du in einer Beziehung Angst hast? Hast du auch... Kann ich so gar nicht beantworten. Ich weiß nicht, einfach vor dieser körperlichen Nähe habe ich Angst. Hast du Angst auch vor Sexualität? Ja. Mag ich überhaupt nicht dran denken. Findet bei dir Sexualität statt? Nein. Ich habe schon mal probiert, aber weiß nicht, ich musste nach 5 Minuten abbrechen, weil ich es einfach nicht haben konnte. Ich konnte es einfach nicht machen. Das finde ich ganz schrecklich. Du hast auch noch nie einen Orgasmus erlebt? Nee. Seit einem Jahr. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Schneide ich mir auch die Oberarme auf. Moment, was heißt seit einem Jahr? Weiß nicht, das hat so angefangen, so seit circa einem Jahr oder etwas über ein Jahr. Seit einem Jahr schneidest du dir die Oberarme auf? Ja. Jenny, hast du mal irgendwas im sexuellen Bereich Unangenehmes erfahren? Eigentlich kann ich also jedenfalls nicht an was ich mich erinnern könnte. Ich habe auch schon hin und her überlegt, ob da mal was war. Also weiß ich, also erinnern kann ich mich da nicht. Ich weiß nicht. Also ich glaube eher nicht, weil ich mich da auch an nichts erinnern kann. Aber ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Du leidest da sehr drunter. Ja, schon. Ja. Das Schlimmste ist, dass ich damit keinem so drüber reden kann. Und auch diese Geheimniskrämerei mal mit den Oberarmen. Ich weiß nicht, ich ziehe mich nur noch bei uns im Badezimmer aus. Ich wohne bei meinen Eltern. Ich schließe ab, wenn ich dusche, wenn ich mich umziehe. Wie machst du das im Sommer? Im Sommer sieht man doch die Unterarme. Ich trage im... War das jetzt Unterarme oder Ober? Nur die Oberarme. Oberarme, ja. Aber ich trage auch im Sommer nur langärmliche, lange Arme halt, dass es keiner sieht und dass es nicht hochrutschen kann. Und beschreib mir doch mal die Situation, in denen du deine Arme verletzt. Ja, es ist meistens abends alleine, wenn ich in meinem Zimmer bin und weiß nicht, den ganzen Tag fühle ich mich schon, weiß nicht, oder hat die irgendwie Streit mit meiner Mutter oder auch so halt, wo sie mich dann abends irgendwie in den Arm nehmen wollte oder so und wo ich dann wieder abgeblockt habe und das tut mir auch immer leid dann. Wie schneidest du die Arme auf? Mit was? Mit Rasierklingen. Schneide ich richtig tief rein. Wie viel Zentimeter? Wie lang sind hier Schnitte? Ich mache dann mal, also ich nehme einfach die Rasierklinge und hack wie wild auf meiner Haut rum und also bis es richtig blutet. Was ist das für ein Gefühl danach, wenn es dann blutet? Ja, auf der einen Seite ist es dann, ja, weiß ich nicht, ich habe den anderen Menschen wehgetan, dann also muss ich auch mir wehtun, dann ist es irgendwie besser, aber auf der anderen Seite auch wieder schlimmer, weil ich, weiß nicht, das ist ja nicht richtig, dass ich mir die Arme aufschneide und dann auch wieder schlechtes Gewissen allen anderen irgendwie gegenüber. Hast du ein normales Verhältnis zum Essen? Ja, eigentlich schon. Das Verhältnis in der Familie. Zu deiner Mutter hast du ein gutes Verhältnis, hast du? Ja, eigentlich schon. Und zum Vater? Ja, also ich habe eigentlich zu beiden ein gutes Verhältnis, nur... Hast du noch Geschwister? Ja, eine Schwester noch. Nur? Du hast gesagt, ich habe eigentlich zu allen beiden ein gutes Verhältnis, nur? Ja, ich weiß nicht, so manchmal bei meiner Mutter, die weiß ich, das ist bei uns, wir streiten uns also sehr viel, aber eigentlich wollen wir das beide nicht und ich weiß nicht, wir streiten uns viel, vertragen uns dann wohl auch wieder und ich... Ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin ein... Ja, meine Mutter hat eine bessere Tochter verdient und nicht mich, weil irgendwie kriege ich nichts auf die Reihe und... Also Jenny, erstmal finde ich, dass du eine sehr nette Tochter bist. Und das, was dich da plagt im Moment, ist, glaube ich, sehr gravierend und sehr schwierig. Ja. Und da bist du nicht schuld dran. Ich bin kein Psychologe und selbst ein Psychologe könnte jetzt hier in der Situation nicht ergründen, was da mit dir los ist. Hast du dich bisher noch nie jemandem gegenüber so geäußert und hast das niemandem erzählt? Nee, traue ich mich einfach nicht, weil, weiß ich nicht, ist ja auch nicht so toll, wenn man jemandem erzählt, dass man sich die Arme aufschneidet. Ist nicht, Jenny, ist nicht so toll, aber du brauchst dich nicht dafür zu schämen. Es ist ja nur ein Signal, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist in dir. So wie das andere auch ein Signal ist, dass du keine Menschen an dich herankommen lassen möchtest, dass du keine Sexualität hast. Dass für dich vielleicht sogar der ganze untere Bereich von deinem Körper mit unangenehmen Gefühlen verbunden ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber ist ja schon irgendwie traurig, dass ich meine Probleme nicht anders lösen kann, als dass ich mir die Oberarme aufschneide. Ja, weißt du, deshalb, ich finde A, es ausgesprochen gut und ich sage Respekt, dass du dich hier jetzt bei mir gemeldet hast. Das ist ja auch erstmal eine Überwindung. Du bist zwar anonym, aber du redest ja jetzt halt auch vor anderen Leuten von dir und über dich. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, Jenny, muss unbedingt sein, dass du in eine fachkundliche Beratung kommst, dass du zu einem Psychologen gehst, mit dem du zusammen richtig ergründen kannst, was in dir und was mit dir da nicht stimmt, wo der Hase begraben liegt. Dass ihr zusammen das rausbekommt, mit dem Ziel, dass du ein normales Verhältnis zur Sexualität bekommst, mit dem Ziel, dass du irgendwann auch einen Freund, den du vielleicht gerne hast, oder deine Mutter auch ganz entspannt umarmen kannst. Das finde ich. Dann kriegen das meine Eltern auch wieder mit und ich will denen keine Probleme machen. Also erstmal müssen das deine Eltern vielleicht gar nicht mitbekommen, wenn du einmal in der Woche zum Psychologen gehst. Da kannst du ja hingehen, müssen die gar nicht mitbekommen. Du bist 21 Jahre alt. Und selbst wenn sie es mitbekämen, aber das muss man dann, kannst du mit dem Psychologen ja vielleicht bereden, ist das auch gar nicht so schlimm. Aber erstmal kannst du das für dich alleine lösen. Du musst jetzt nur was unternehmen. Du darfst jetzt nicht immer auf der gleichen Stelle treten, wie du es bisher gemacht hast. Mhm. Ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen, dem Peter, der ist heute Nacht hier, jetzt gleich noch ein paar Worte sprichst. Der kann dir dann auch ein paar schlaue Ratschläge geben, wie man zu einem ordentlichen Psychologen kommt und wie man das alles organisiert. Mhm. Das geht so, du legst jetzt auf und dann ruft der Peter dich sofort wieder an. Ich sehe auch, er ist frei gerade, er ruft dich sofort wieder an. Ja. Ja, wollen wir so verbleiben? Ja, ganz gut. Mhm. Und dann berätst du mit ihm alles ganz ausführlich. Und ich finde, und ich würde mich sehr freuen, wenn es jetzt weiterging. Der erste Schritt war, du hast hier angerufen. Der zweite Schritt ist, dass du jetzt was unternimmst, in deinem Leben auch. Ja. Ja? Mhm. Jenny, alles Gute, viel Glück und viel Erfolg. Und der Peter ruft dich gleich an. Ja, ich danke dir. Tschüss, Jenny. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich muss jetzt mal mein Kästchen hier holen. Das ist ganz versteckt. Das ist mein Zauberkästchen. Wenn ich auf dieses Zauberkästchen drücke, dann freuen sich die Fernsehzuschauer. Die Radiohörer haben da nicht so viel von. Da kommt nämlich das Bildtelefon. Wenn ich da jetzt drauf drücke, dann werden wir alle, das heißt die Fernsehzuschauer und ich, Bobby sehen. Und Bobby ist 28 Jahre alt. Hallo. Hallo. Ich grüße euch. Guten Abend. Ja. Hallo, schönen guten Morgen. Das ist schön, dass du anrufst. Ja, ich freue mich ja auch. Ja, mein Thema ist natürlich Sexshop. Mein Oder Thema ist Sexshop. Natürlich Sexshop, ja. Warum natürlich? Ja, für mich ist das selbstverständlich geworden. Irgendwie, dadurch, ich arbeite in diesem Bereich seit über 3 Jahren. Mhm. Ja, und das ist irgendwie zur Normalität geworden. Was heißt in diesem Bereich? Was heißt in diesem Bereich arbeiten? Was genau machst du? Ich bin Fachverkäufer, kann man schlecht sagen. Verkäufer auch im Erotikbereich, das heißt von Filmen über Dessous und Toys und so weiter verkaufe ich dort. Ja, also man kann sich das so vorstellen, wie viele von uns das ja auch kennen. Wir gehen in einen Sex-Shop und du bist der freundliche Verkäufer hinter den Tresen, der sagt, welcher Dildo denn gut ist und welcher Cockring der passende ist und sowas. Ja, genau so ist es. So ist es. Also so krass, also so direkt frage ich ja nicht. Man muss ja schon, wenn man da arbeitet, ein bisschen Gefühl haben. Ist das ein heterosexueller Shop oder ein schwuler Shop? Beides. Ja. Also man muss wirklich gezielt gehen an das Publikum, an Kunden. Mhm. Ja. Also man muss ja schon ein Gefühl haben oder sofort sehen, was er haben möchte. Also nicht direkt so krass ansprechen. Wenn die Leute dich aber ansprechen, so meinte ich es gerade eigentlich auch. Mit welchen Fragen kommen die dann zu dir als Sexshop-Verkäufer? Mit welchen Fragen? Ja, das ist ja auch eine gute Frage. Die fragen erstmal, für was brauche ich das? Für was brauche ich eine Dildo? Das fragen die? Das fragen die. Also, was antwortest du dann? Für was braucht man einen Dildo? Ja, erstmal sage ich nicht für den analen Bereich, sage ich mal für erotische Spiele. Ja. Man kann sehr vielfältig anwenden. Ja, und daher zum Anfang ist auf jeden Fall eine Dildo oder ein Vibrato für erotische Spiele gedacht, für Massage und so weiter, für ein Kribbelspiele. Kommen denn zu dir oft Frauen, die ein Dildo haben möchten oder ein Vibrato, oder sind das eher Schwule? Beides, mehr Frauen. Ah ja. Sag ich mal, schwule Publikum weiß ja schon Bescheid, was er haben möchte. Mhm. Da kommt ja wieder hin und wieder auch eine Frage, aber die ist dann schnell geklärt. Alle Frauen, die ich kenne in meinem Bekanntenkreis, haben Scheu, in einen Sexshop zu gehen. Du machst andere Erfahrungen? Nein, ich mache genau dieselbe Erfahrung. Also, sag ich mal, 50-50. Mhm. 50% Publikum, Gäste oder Passanten kommt einfach rein und scheut ganz einfach nicht, was die anderen sagen. Andere haben wirklich Bedenken und scheu, da reinzugehen. Mhm. Und Was ist denn das, der Artikel, der bei dir, bei euch am meisten geht? Der Artikel, der bei uns am meisten geht, ist natürlich der Cockring, ein Vibrator oder auch eine Hilfe, Creme und so weiter. Wir müssen natürlich jetzt der Nation erklären, was ein Cockring ist. Erklär du es. Du bist der Fachmann. Ein Cockring? Ja. Gut, in Ordnung. Ein Cockring, also wenn ich sagen darf, das ist Cock, ist ja Englisch und auf Deutsch ist das Schwanzring. Mhm. Gut, wird nicht geschnitten, Gott sei Dank. So ein Cockring benutzt man, um den Potenz, aber einfach die Standfestigkeit des Penises einfach zu erhöhen. Also man könnte sagen, wer kein Geld für Viagra hat, der kauft sich für 15,50 Mark ein Cockring. Ja, fünf, oder 9,90 Mark. Oder 9,90 Mark. Sag mal, Bobby, wenn man den ganzen Tag mit Sex zu tun hat, oder ich gehe davon aus, dass das dein Hauptjob ist, stimmt das? Ja, das stimmt. Wenn man den ganzen Tag Brüste sieht und Penisse und was nun alles da präsentiert wird, hast du überhaupt Bock abends noch, wenn du zu Hause bist mit deinem Freund oder Freundin, ich weiß nicht, wie du ausgerichtet bist, da noch Sex zu machen? Also ich bin beides ausgerichtet. Mhm. Lust, Sex zu machen, habe ich dann auch, also auf jeden Fall. Nur ich kann ja dann unterscheiden oder einfach trennen. Meine Arbeit, mhm, das, was ich am Bildchen sehe und die wirkliche Sex. Also Turnen, die wirkliche Sex, ja. Der turnen dich dann solche Heftchen, solche pornografischen Heftchen überhaupt noch an? Ach doch, kommen manchmal schöne Bilder, also die gucke ich mich hin und wieder gerne auch an. Ja. Also, wieso nicht? Nun könnte ich mir vorstellen, dass man wunderbare menschliche Beobachtungen auch machen kann in einem Sexshop. Ich würde gerne mal in so einem Shop arbeiten, das geht nun leider nicht mehr, seitdem ich diese Sendung hier moderiere, aber ich glaube, dass man da feine Beobachtungen machen kann, wie Leute so drauf sind, wie Leute sich verhalten. Ist dir mal irgendetwas Ungewöhnliches passiert oder irgendetwas immer Wiederkehrendes, wo du dann innerlich schmunzeln musst? Ja, also das war mal so ganz schöne Geschichte, wo eine junge Dame Dessous gesucht hat, und natürlich, sie hat es nicht gefunden. Und ich habe ihr angeboten, im Prospekt zu gucken, weil wir auch sowas da haben. Da hat sie auch doch nicht gefunden und den Minirockchen, den sie anhatte, hat sie kurz angehoben und gesagt hat, haben Sie so etwas da? Uff, natürlich war das ein Erlebnis, weil da drunter war kaum etwas. So was kommt ja, das ist das Einzige, was man sagen kann. Also das also kommt immer wieder zurück. Ja. Ist denn an deinem Shop auch angegliedert? Ich glaube, du hast es gerade so angedeutet. Ich weiß nicht genau. Auch ein Kino, ein Porno-Kino? Ja, richtig. Und was sind das für Leute, die da in dieses Kino gehen? Das sind allerlei Leute. Also das ist wie gesagt, Mensch wie du und ich, da sind auch gehobene Leute. Gehobene Leute bedeutet halt allerlei Publikum, allerlei Menschen da, die da reingehen. Manche kommen mit Neugier einfach mal gucken, ausprobieren, austesten, wie das so ist in so einem Kino. Manche kommen aber auch sich Film angucken, weil zu Hause nicht die Möglichkeit dazu ist. Ja. Also ich war Frau oder sowas. Ein paar Mal in so einem Kino vor langer Zeit und das fand ich insofern, ja, ich sag mal bizarr. Bizarr ist vielleicht ein bisschen eher wertneutral, dass doch sehr viele Männer in diesen Kinos, gerade in diesen schwulen Kinos, die onanieren in dem Kino, neben den vor den anderen. Ja gut, das ist, ich sag mal schon mal das Schönste an Kinos, dass man das im Kino macht, nicht auf eine öffentliche Straße oder sonst noch irgendwo, ja, beruhigend, wo alle sehen müssen. Mhm. Sag ich mal, im Kino, in diesem Erotik-Kino, Sexshop-Kino oder Porno-Kino, wie man so sagt, es ist schon eingesehen, also ist normal eigentlich, dass man da onaniert. Mhm. Also, dann habe ich einmal was ganz, normal. Ich habe einmal etwas ganz Spektakuläres gesehen, ein einziges Mal. Das war ein Hetero, es war ein Hetero-Kino und in diesem Kino waren sehr wenige Frauen. Ja. Hörst du mich noch? Ja, du hörst mich. In dem Kino waren halt ein paar Frauen und unter anderem eben auch eine aktive Frau. Und diese Frau hat mit ihrem Freund es vor dem Publikum, also vor dem Publikum und an der in der Leinwand sah man dann im Pornofilm, vor uns allen getrieben. Das fand ich sehr abgefahren. Das ist abgefahren, das kommt mittlerweile recht oft vor. Bobby, nimm mal bitte den Hörer wieder in die Hand, wir verstehen dich dann besser. Okay, entschuldige. Ich wollte mir ein bisschen komfortabler aber machen. Gut, die Leute sind ein bisschen selbstbewusster geworden, also selbstbewusster, ein bisschen exhibitionistisch geworden. Also die wissen, was sie ja wollen. Sag ich mal, Sex vor Publikum, Sex mit Zuschauern gibt es doch wahrscheinlich mit hundertprozentiger Sicherheit mehr Kick und mehr Befriedigung. Mhm. Also die Leute befrieden sich dann mehr. Also ja, uns allen hat es natürlich gut gefallen, so etwas zu sehen. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Ich hatte vor einer Weile einen jungen Mann hier, der erzählte mir, dass seine Kumpels ihm eine Gummischeide geschenkt haben. So einen kleinen Apparat mit einer Batterie versehen. Das Ding vibriert auch irgendwie, wenn man es einschaltet. Verkaufst du so etwas auch? Aber natürlich, das gehört in jeden Sexshop rein. Wird das oft verlangt, das Ding? Ja. Ehrlich? Ja, ich stelle mir das unter anderem viele junge Leute so absurd vor, in meinem Bett zu liegen und habe da diese Gummischeide und treib's mit der. Das ist ja nur so groß, ne? Das ist ja vielleicht 20 mal 20 Zentimeter groß oder weiß ich wie groß. Ja, gibt es übrigens auch nur größere in Natur und so weiter. Ach, da bin ich ja beruhigt. Extra Gummis und also gibt es wirklich tolle Sachen, wo ich ja selber immer wieder staunen muss. Dazu gehört ja auf jeden Fall viel, viel Fantasie, wenn man sowas will. Könnte man so sagen, ja. Gibt es ein Accessoire, einen Gegenstand in deinem Shop, den du gerne auch benutzt und den du bevorzugst, vielleicht ab und zu dir auch mal kaufst und mit nach Hause nimmst? Ja, da gibt die nette Magazine. Margarine? Ja, die Magazine. Ja. Zeitung, Magazine. Ach so, die Zeitung. Nicht Margarine. Ich dachte jetzt an SB oder wie das alles heißt. Nein. Gibt es Magazine oder aber auch ein Cockring oder sowas, ja. Den ich ja auch schon mal habe. Das finde ich ja total klasse, also ist nicht drin. Ja. Welche beruflichen Pläne hast du? Welche berufliche Pläne? Naja, ich versuche nicht so voraus, nicht weit zu vorplanen, weil die Zeiten sind halt nicht gerade so angenehm geworden und da sollte man schon wirklich nicht so weit vorplanen. Ja, also du willst die nächste Zeit noch in dem Shop arbeiten? Ja, das habe ich natürlich auch vor. Ja. Also, du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner und ich gehe davon aus, sicher auch ein sehr, sehr angenehmer Verkäufer. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass meine Kunden auch so sehen. Ja, ich hoffe sehr. Vielen Dank für deinen Anruf und gerne, viel Erfolg in deinem Beruf. Ja, danke ebenso. Tschüss, Bobby. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Danke. Das war das Bildtelefon für heute. Jetzt begrüße ich Sven, und Sven ist 32 Hallo. Jahre alt. Hi Sven. Jürgen, hörst du mich? Ja, sehr gut. Ich mache jetzt mal den Hörer ein bisschen weiter weg, sonst mich muss ja die Hände frei halten. So, gell? Was tust hörst du? Hörst du mich noch? Ja, nicht so gut, aber warum musst du die Hände frei halten? Ja, wegen meinem Keyboard. Wegen was? Wegen meinem Keyboard. Keyboard? Ja. Willst du uns was spielen? Ich wollte dir was vortragen. Ja, bitte. Ich bin Musiker. Ja, schön. Das heißt, mich haben viele schon auf der Straße gehört, ist ein kleines Ort, wo ich wohne, ja. Mich kennt jeder, ich renne immer mit Kopfhörer rum und mache meine Jodelmusik. Also das heißt, ich bin ein Jodlerkönig, ich bin sogar mit Margot Hellwig zusammen gewesen. Sag bloß! Und ich habe da was vorgejodelt, ich bin der Einzige, der Maskottchen und Blumen geschenkt hat. Ist ja unglaublich. Ja, und wenn die jetzt so hört, dass ich heute Abend, ich habe ihre Telefonnummer, die ruft sich an, weil ich will in die Musikbranche, Jürgen. Die Margot Hellwig guckt diese Sendung jede Nacht. Ja, ich wollte nämlich in die Musikbranche, ja. Weil ich bin sehbehindert, ja. Also ich habe 50% Sehbehinderung, ja, ja. Und das nützt aber, bringt aber nichts, dass ich jetzt irgendwo einen Job kriege, also wäre ja auch kein Problem mit Musik. Musik wäre ideal für dich. Du willst uns jetzt was vorjodeln? Ja, richtig. Ja, dann jodel doch mal. Ich wollte jetzt was mit richtiger Musik machen, mit Keyboard, alles drum und dran. Nicht zu lang, wir wollen nur ein bisschen hören. Alles klar. Ne? So. Ja, jetzt kommt Sven, 32, Keyboard. Wir hören schon Rhythmus im Hintergrund. Ab in die Disco auf beim Weißbier unter 3. Dazu ein Ecstasy, sonst wäre man ja nicht high. Versteht ihr das? Und auf der Heimfahrt sitzen Hasen hinten drin. Hast schon zweimal in meinen Aschenbecher spielt. Ich verstehe. Du überholst natürlich auch Weiß und Schnee. Jetzt sagt Frau Lott, woher kommt jetzt der LKW? Da musst du doch kein Problem mehr jetzt so unten durchprobieren. Da musst du doch nicht halt den Kopf verlieren. Also ein Talent. Wir sind jung, wir sind dumm, aber lustig sind wir heut. Lieber jung und dumm, als ein Superscheid. Wir sind jung, wir sind dumm, aber Ahnung haben wir nur. Lieber jung ja, und dumm. Ja, wir haben die Dummheit Abitur. Sven. Ja? Du bist ja eine Granate. Dann jodel, didel, do, didel, do, didel, didel, do. Dumm wie ein Stück Weißbrot, aber lustig sind wir, oh. Also jetzt muss sich die Plattenindustrie entdecken. Ja. Also nach diesem großartigen... Musik. Olle, uli, olle, uli, olle. Hey. Ich wollte mit den japanischen Jodlern zusammenkommen. Ja. Den Yoshi oder wie der heißt. Jetzt sag mir doch mal bitte, du betreibst das nur so als Hobby. Als ne? Hobby. Aber ich wollte mit den Jodlerkönigen, ich wollte richtig in Musikbranche, weil er sucht noch einen Jodler. Ja, und du wärst genau der Richtige eigentlich, ja, finde ich jetzt so. Weil er sagte, ich habe mit denen seine Sendung gesehen und da hat er gesagt, ich suche noch einen Jodler. Ich hatte gerade so ein bisschen, wir alle natürlich, so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Text. Ich wollte jetzt einen Text vorsingen von den japanischen Jodler. Ja, lass mal stecken, glaube ich. Das können wir uns so ein bisschen vorstellen, schon nach dem, was wir jetzt von dir gehört haben. Was machst du denn überhaupt in deinem Leben? Ja, ich sitze den ganzen Tag in der Wohnung. Wegen der Sehbehinderung? Ja, ich bin 50% schwerbehindert. Das heißt, ich war schon in Köln, Augenklinik, ich habe einen grünen und einen grauen Star. Mhm. Und ja. Das heißt, die Krankheit hat sich entwickelt. Die habe ich schon lange. Aber du könntest früher mal ganz ganz klar, ganz normal sehen. Nee, auf einem Auge bin ich blind. Auf einem Auge bist du blind, ja. Und das andere hat nur noch 50%. Ich nehme Dioptrien. Ja. Das heißt, ich muss 5-mal am Tag Tropfen reinknallen. Hast du denn früher mal auch einen Job, eine Ausbildung gemacht? Irgendwas gemacht? Ich habe alles kaputt gegangen. Wie kaputt? Ich hab gearbeitet, ja. Ich habe Maurer. Maurer kann ich doch nicht mehr machen. Nee, das ist klar. Das geht nicht, nee. Das hast du gelernt, du bist gelernter Maurer. Ich bin normalerweise gelernter Straßentiefbauer. Mhm. Aber die Lehre musste ich leider abbrechen, weil das ist wieder was anderes, ja. Mhm. Und da wollte ich jetzt nicht sagen. Okay, bist jetzt aber seit einiger Zeit arbeitslos? Oder? Ich bin jetzt seit 95 arbeitslos. Und erwerbsunfähig. Das, was dich aufrechterhält, was dir Spaß macht, das dein ist Hobby, Musik. ist die Musik. Ja. Ich meine, da bist du natürlich als Sehbehinderter in einem wunderbaren Metier. Ne? Da kannst aber für mich alleine. Für dich erstmal alleine. Ja. Also du machst das ja schon recht gut und ich könnte mir vorstellen, dass du manch ein Kirmeszelt in Rage bringen könntest. Ach ja, hat auch mit dem Transport zu tun. Das Keyboard ist ja nicht klar, klein. Klar. Also im Moment dümpelst du da so vor dich hin mit deiner Musik. Letztendlich ich warte einmal da drauf, ob jetzt mich der Jodlerkönig nimmt, hier der Yoshi, oder die Margot Hellwig. Ja. Ja. Dass die mich mal entdecken. Ich kann ja Keyboard spielen. Insofern war das eine ausgesprochen pfiffige Idee, bei mir angerufen zu haben. Ja, ich habe das schon ein paar Mal angerufen, aber ich bin immer wieder abgeblockt worden. Ja, aber jetzt hat es ja geklappt. Ja. Und wer weiß, hier sind schon viele Dinge in Gang gekommen, nachdem Leute bei mir angerufen haben. Vielleicht tut sich bei dir ja auch was. Vielleicht ruft der Japaner an. der Japaner könnte... Oder Udi, oder Udi, oder Hidi, oder Udi, oder Udi. Vielleicht ruft er an. Sven, ich würde es dir wünschen, ich drücke dir alle Daumen, ich wünsche dir alles Gute. Und wenn sich bei uns jemand meldet, natürlich Ehrensache, wir werden dann den Kontakt zu dir herstellen. Ganz viel Glück für deine Sendung. Ich danke dir sehr herzlich. Das ist wirklich super. Ja. Du hast aus Bayern angerufen. Du hast aus Bayern angerufen, ne? Oder? Wo wohnst du? Ich aus Grevenbroich. Aus Grevenbroich. Ja, da war ja das Oktoberfest, wo die hier waren. Ach so, jetzt verstehe ich das, ja. Ja. Lieber Sven. Ich muss alle hier angucken, abends. Toi, toi, toi. Dankeschön. Tschüss, Sven. Tschüss. Mach weiter so. Ja, tschüss. Jetzt kommt Michelle. Und Michelle ist 18 Jahre alt. Ja, hallo. Michelle, kannst du auch jodeln? Nee, kann ich nicht, du, aber das gehört nicht zu meinen Qualitäten. Ich kann auch nicht jodeln. Ja, nicht schlimm. Obwohl, das wäre recht schräg, ne, wenn ich diese Sendung mit einem so einem kräftigen Jodler beginnen würde. Ach, weißt du, so in meinem Alter hört man eigentlich weniger Volksmusik. Also für mich wäre das nichts, bitte tu es nicht. Ich glaube, die meisten von euch fänden das ziemlich doof. Also werde ich nicht jodeln. Irgendwie schon. Ja. Michelle, wir beide unterhalten uns jetzt. Ja, wir haben uns schon mal unterhalten, Domian. Sag bloß. Ja. Und über was unterhalten wir uns jetzt? Wir unterhalten uns darüber, dass ich total schüchtern bin und dass ich da echt ein Problem mit habe, wirklich. Weswegen hast du damals angerufen? Oh Gott, jetzt wird es wieder peinlich. Du hast dich totgelacht darüber und zwar über Füße. Ah. Ich habe dir erzählt gehabt, dass ich das total widerlich finde. Ja, du bist die Frau, die immer Strümpfe anhat. Genau, das bin ich. Und du hast einen Freund und der muss auch mal Strümpfe anziehen. Ja, habe ich gehabt, ja. Ach, den hast du nicht mehr. Nö. Der wollte lieber nackt im Bett liegen. Ich glaube schon, du. Nein, aber ich habe da echt ein Problem. Also ich habe Freitag schon mal versucht, da war meine Freundin hier, die hätte gerne mit dir gesprochen, weil die dir garantiert ganz super tolle Dinge von mir erzählen können. Michael, es glaubt ja kein Mensch auf der Welt. Uns hören 100.000 jetzt zu, dass du schüchtern bist. Ja, das ist mein Problem. Also meine beste Freundin Claudia, also die könnte das echt bezeugen, das ist total schlimm mit mir. Wenn ich so in der Diskothek bin oder so und sehe jemanden, den ich total toll finde, kann ich nicht sprechen. Funktioniert nicht. Also ich kann jeden anderen einen Kontinent an der Backe labern, das ist kein Problem, aber nicht, wenn ich jemanden toll finde. Du sollst ja auch erst gar nicht sprechen, sondern vielleicht mit den Augen so ein bisschen zwinkern. Ach, nee, weißt du, ja, wie sagt meine Freundin, also zum Beispiel bei mir ist das so, wenn ich dann einen sehe und finde den wirklich toll, dann überlege ich mir, warum gerade ich? Warum gerade ich? Jetzt, warum ich, ehrlich? Wie, warum gerade ich? Warum der dich gerade toll findet? Ja, warum sollte der mich unbedingt toll finden? Dann kriegen dann mindestens 5 Leute, die neben mir sitzen, kriegen dann meistens immer einen Krampf und sagen dann zu mir, spreche ihn endlich an. Wie hast du denn deinen Freund, der dich jetzt leider verlassen hat, wie hast du den kennengelernt? Ich habe über eine Freundin besorgt. Was? Besorgt über eine Freundin? Ja, klar. Die hat mir den besorgt, also so kriege ich das. Die hat mir den besorgt. Das ist, das ist männerverachtend. Ach ja. Männerfeindlich ist das. Ach ja, ihr seid ja schon zu einigen Dingen gut. Stell dir mal vor, ich sage, das ist meine Freundin, die hat mir jemand besorgt. Ja, so ist das aber. Ich hätte den nie alleine angesprochen. Ehrlich? Hätte ich nicht auf Reihe gekriegt. Ja, also, das heißt, wir müssen jetzt beide ein Trainingsprogramm entwerfen, wenn du demnächst in die Disco gehst, wie du das machst. Ja, ich oder auch so auf der Straße. Mann, das kann ich überhaupt nicht. Ich meine, kannst du pfeifen? Pfeif den Jungs einfach hinterher. Ja, ist ja zu billig. Das ist ja zu billig, ja, finde ich auch. Das war natürlich jetzt auch ein sehr oberflächlicher Scherz. So meinte ich es natürlich nicht. Aber in der Diskothek ist das natürlich eine heikle Sache und ich glaube, vielen Leuten geht das so. Mädels besonders, habe ich oft gehört, dass die Mädels eher schüchtern sind. Obwohl, das kann man auch alles gar nicht mehr so richtig sagen. Ich glaube, die Zeiten haben sich da auch ein bisschen geändert. Also dir bleibt die Sprache weg, wenn du einen knackigen Boy da... Ja, oder wirklich, meine Freundin versucht mich jetzt teilweise schon zu bestechen. Also wenn die mich dann eine stundenlang vollgelabert hat und dann echt keinen Bock mehr hat, meine Freundin. Ja, pass auf. Eine Idee. Ja. Habe ich auch schon gemacht, hat auch sogar schon mal gewirkt. Ja. Demnächst, bevor du losgehst in die Disco mit deiner Freundin, mit wem auch immer, machst du dir zu Hause so nette kleine Zettel. Ja. Da schreibst du deinen Namen drauf, deine Telefonnummer. Aha. Und auch, ich finde dich sehr nett, schreibst du darauf, ruf mich doch bitte mal an. Aha. Und wenn du dann jemanden siehst, den du wirklich klasse findest, und mit dem du vielleicht auch so ein bisschen geflirtet hast schon, brauchst du gar nichts sagen, du gehst an ihm vorbei, steckst ihm den Zettel zu und alles Weitere muss er dann machen. Ja, aber stell dir mal vor, da stehen die Kollegen da rum, wenn man unterzeichnet seinen Kollegen. Ach du meine Güte, was peinlich. Da musst du dann durch. Da muss ich dann durch. Da musst du dann durch, ja. Ah. Das ist keine schlechte Methode. Das ist keine schlechte Methode. Ja, wirklich. Also für die ganz Schüchternen. Für die ganz Schüchternen. Ja, und wenn du das dann geschafft hast, das ist dann ein Erfolgserlebnis, vielleicht kannst du das nächste Mal dann noch andere Dinge tun und direkt an die Leute rangehen. Ja, ist gut. Werde ich dann mal versuchen, ne? Und ich möchte da Feedback haben. Gehst du jetzt am Wochenende raus? Also ja, klar. Nächstes Wochenende. Ja, klar. Also viele kleine Schnipsel machen. Ja. Ne, und den Jungs zustecken. Und wenn das geklappt hat, rufst du mich wieder an. Gut, werde ich tun. Schreib aber bitte den Jungs nicht auf den Zettel, dass du keine nackten Füße magst. Da sind die gleich verschreckt. Nee, werde ich nicht tun. Das schreckt doch ein bisschen ab. Ist das denn immer noch Stand der Dinge, dass du die Füße immer noch nicht magst? Nee, finde ich widerlich, ehrlich. Schön. Selbst die schönsten Füße nicht. Nee, selbst die schönsten Füße nicht. Also weiß ich nicht, gibt erotische. Jetzt aber ganz im Ernst. War das wirklich ein Problem mit dir und deinem Freund? Deshalb habt ihr euch getrennt? Nicht, deshalb auch so. Weißt du, der war nur zweite Wahl. Weil dadurch, dass ich halt, ja, das ist jetzt wirklich mega fies, aber das ist wirklich so, weil wenn ich keinen anspreche und dann, weißt du, dann nehme ich meistens immer die Jungs, die mich ansprechen. Ja. Aber die sind dann immer nur zweite Wahl irgendwie, weil die will ich eigentlich gar nicht. Ich will ja vielleicht den anderen haben. Wenn Jungs dich ansprechen, kriegst du denn dann was raus? Kannst du dann reagieren? Nein, kommt drauf an, wie die mich ansprechen. Also wenn das jetzt ein Typ ist, den ich total super klasse finde, auch so, dann kann ich... Nee, dann ist Ende. Also Jungs, seid vorsichtig. Wenn ihr Michelle ansprecht und Michelle reagiert ganz locker, dann seid ihr vierte Wahl. Ja. Und wenn Michelle wie versteinert da steht, dann seid ihr erste Wahl. Genau. Und nehmt sie wortlos mit nach Hause, küsst sie, lasst eure Socken an und verbringt eine schöne Nacht mit ihr. Ne? Nee, so schnell muss das ja jetzt auch nicht gehen. Nein, natürlich nicht. Das kann... ja, auch noch ein paar Tage dauern. Ja. Michelle, ne, der Tipp ist, glaube ich, sehr gut. Ja, okay. Ich hoffe, ein Erfolgserlebnis von dir bald zu hören. Ja. Du bist Michelle, die Michelle mit den Füßen, dann weiß ich genau Bescheid. So meldest du dich demnächst bei mir. Okay? Ist okay. Viel Erfolg, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So, du willst aber höchste Eisenbahn. Mensch, ich sehe auf meine Uhr hier. 1.34 Uhr und 30 Sekunden. Jetzt ist die Pause überfällig. Wir machen Pause. 1.35 Uhr, 40 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und Telefon-Talkshow heißt, dass ihr euch einfach ans Telefon setzt, diese Nummer hier wählt, 0180 567 8111 und mit etwas Glück reden wir dann miteinander hier in der Sendung über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0180 5678, jetzt muss ich gleich niesen, 5678111. Heute haben wir kein bestimmtes Thema für die ganze Sendung, sondern ihr könnt euch, wie gesagt, mit jedem Thema hier bei mir melden. Morgen, das sage ich euch jetzt schon, morgen heißt unser Thema zu Unrecht im Knast. Wer von euch saß schon zu Unrecht im Knast? Oder vielleicht gibt es Angehörige, die sagen, mein Freund, meine Freundin, mein Mann sitzt zu Unrecht im Knast. Das ist unser Thema morgen. Jetzt begrüße ich herzlich Matthias. Und Matthias ist 40 Jahre alt. Hallo, Domian. Matthias, guten Morgen. Ja, wir telefonieren das zweite Mal miteinander. Sag bloß. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Fußballfan aus Dresden. Fußballfan aus Dresden, irgendwie dämmert's, ja. Ja, ihr müsst ein bisschen entschuldigen, ich habe jetzt mittlerweile fast 7000 Menschen hier gesprochen. Dresden Sportclub. Ich wollte erstmal der Fortuna gratulieren, dass ein FC Köln geschlagen haben. Ja. Aber mir geht's eigentlich um ein ernsteres Thema. Ja. Ich habe, wir haben einen Kurzaufenthalt in der Tschechischen Republik gemacht. Mhm. Und auf der Rückreise von Prag haben wir noch einen Zwischenstopp in Krupka gemacht, also ein ganz bekanntes Kloster, Maria Schrein, in einer kleinen Pension übernachtet. Mhm. Sehr rustikales Objekt und leer. Wir waren die einzigen Gäste und das hat mich gewundert, weil wir haben uns da so ausgetauscht, also ob sich das überhaupt trägt, wenn da keiner drin wohnt. Mhm. Und abends, wo wir von der Wanderung zurückkamen, standen zwei Reisebusse vor der Tür und das Haus war voll und da war vom Baby bis zum Großvater, bis zur Großmutter, also zwischen 3 und 80 war da alles vorhanden. Mhm. Und auch so Gesprächen, also von Kosovo-Albaner. Mhm. Und die kriegten da ein Kissen hingelegt und auf den Stufen haben sie übernachtet und die Zimmer waren überfüllt. Und was dann ein E-Bunk draufgesetzt hatte, war, dass vor dem Haus safe ganz dicke Mercedes-Limousinen standen. Also Typen hier, also wir haben gesagt Zuhältertypen hier, so mit Pferdeschwanz und da mit dicken Geldbündeln durch die Leute da liefen. Also waren das Menschenschmuggler oder was? Ja, und das sind nur 5 Kilometer bis zur Grenze. Es geht dann praktisch bloß noch bis zum Pass hoch, bis zum Lückentürmchen. Aber Moment mal, das war doch ein Kloster. Also ein Nee, im Kloster. Das Kloster, das wollten wir besichtigen. Ach so, diese Unterkunft war einfach eine Pension ist das. Ich dachte, das wäre angegliedert an das Kloster. Ja, und früh war das Hotel dann leer, also praktisch sind die Leute dann zur Nacht über die Grenze geschmuggelt worden. Und was mich da gestört hat, also die Leute, die mit den dicken Geldbündeln und den fetten Autos, also es wurde, sind wirklich mal Zeuge geworden von dem organisierten Menschenschmuggel. Habt ihr mit irgendjemandem von diesen Flüchtlingen reden können? Ja, haben wir. Wie denn? In welcher Sprache? Ach, das findet man schon mit Händen und Füßen. Und ja gut, da kannst du aber nicht viel Detailliertes rauskriegen. Was habt ihr denn rausgekriegt? Ja, Jugoslawien und das ist ein Krieg und die kennen die Leute ja. Mhm. Das war traurig, gerade für unseren Sohn. Der ist ja auch alt, also für den war es ein Schock. Mhm. Und wo wir dann nach Hause gefahren sind, nach Dresden, also das Radio blieb aus und es war absolute Sendebasis im Auto, also es war nur nachdenken. Was hat dich denn daran so beeindruckt und so geschockt? Wie man mit den Menschen umgeht. Mhm. Und die sind da abgefüttert worden in der Pension, auch dass die tschechischen Wirtsleute, dass die praktisch, die schlagen ja auch Kapital draus. Mhm, natürlich, ja. Wer weiß, wie die abgezockt worden sind von diesen Pferdeschwanztypen. Ja, und das Essen, also es gab die Tage, wo wir da gewohnt haben, vorher gab es kein Essen in der Pension. Und den Abend haben wir auch was angeboten bekommen, aber ich muss es jetzt mal ganz krass sagen, das Essen, das würde jedes deutsche Hausschwein so verschmähen. Die Leute sind dann irgendwann wieder weggekarrt worden? Die sind dann in Gruppen sind die dann, das sind wenige Kilometer, wie ich schon gesagt habe, werden die dann zur Grenze hochgekarrt und was dann weiter passiert ist, weißt du nicht. Dann können sie gehen. Habt ihr die Behörde? Das Schlimme ist, weil wir fahren ja öfters darüber, weil das eine sehr schöne Gegend ist. Mhm. Da ist ein Sumpf gelandet da oben, das Grenzgebiet. Mhm. Und wenn da eine Mutter mit einem Kind oder eine 80-jährige Oma oder ein Opa darüber läuft, über die Grenze, kann man sich vorstellen. Mhm. Oder so. Mhm. Also, habt ihr die Behörden informiert? Ja, haben wir. Ja. An der Grenze im Bundesgrenzschutz. Mhm. Und dort haben wir zur Antwort bekommen, das ist tschechisches Staatsgebiet. Mhm. Ist richtig so. Die Leute können da auch nicht machen. Mhm. Und traurig. Wenn man das im Fernsehen sieht oder in der Presse liest, dann, ich meine, man liest oder man sieht. Das ist alles weit weg, aber wenn man es selbst erlebt und sieht, ja, hat das natürlich eine ganz andere Realität. Weißt du musst dir das so vorstellen, die Leute liegen da auf die Treppenstufen, pro Person eine Treppenstufe, ein Kissen haben sie gekriegt und man steigt dann noch drüber in sein Zimmer hoch. Furchtbar ist das. Ein üblen Eindruck, ein schlechtes Erlebnis, das jeder gehabt hat. Das ist echt. Und dass da noch, und dass da irgendwie Leute, also die verdienen dann noch echt. Ja, und wie viel wahrscheinlich, ne? Wie viel? Ja, zwei Busladungen für eine kleine Pension. Ja. Also die Pension, die hatte, jetzt mal grob geschätzt, die hatte 40 Zimmer. Und in den Bus, da gehen 60 Personen da bestimmt rein, ne? Stimmt, 120 Personen da abgeladen worden. Also das war dein Thema bei mir heute, Menschenschmuggel. Das ist traurig, ist das. Ein trauriges Thema. Ich hätte auch nicht angerufen, aber ich wollte mir dann über die Grenze kommen, dass dann in der Bildzeitung eben das Thema Menschenmuggel, Kosovo-Albaner. Und wenn man das auch sieht, dann in den Nachrichten, wie es den Menschen geht, und die werden doch so ausgenutzt. Ja, da fühlt man sich auch ein bisschen elend. Also ja. Man ist ja hilflos, man kann überhaupt gar nichts. Ja. Matthias, schönen Gruß nach Dresden, ne? Wohnst du genau? Frank Dresden, ja. Ja, schönen Gruß in den Osten. Tschüss. Tschüss. Wir hier aus dem tiefen Westen, aus Köln. Daniel, 30. Ja, Domian, mein Lieber. Ja, Daniel, Du bekommst so viel Lob in deiner Sendung, da muss ich auch mal eine klitzekleine Kritik anbringen. Bitte. Bitte, ja. Ja. Aber schön nah bitte am Telefon, damit wir das auch richtig verstehen alle. Ja, ist in Ordnung. Ja. Warum läuft deine Sendung eigentlich samstags und sonntags nicht? Ach, ihr Süßen. Weil ich mich ja auch mal ein bisschen erholen muss. Ja, da kann man dann trotzdem auch Wiederholungen senden. Das ist eine sehr schöne Anregung, die solltest du vielleicht an unsere Fernsehdirektion schicken. Das könnte man sicher überlegen, ja. Mhm. Ja, und das hat auch unmittelbar mit meinem Thema zu tun. Ja. Ich leide nämlich unter akuten Schlafstörungen. Ja. Und wenn ich mir deine Sendung angucke, die finde ich so herrlich einschläfernd. Ich hoffe, das ist keine Kritik an meinen Anrufern, die hier sich zu Wort kommen. Ganz im Gegenteil, die halten die Sendung so ein bisschen aufrecht, zwar das Niveau auch. Ja. Aber dein eitles, endloses, monotones Geseiere. Das ist ganz schön nervig teilweise. Findest aber du? Es ist aber auch einschläfernd. Also insofern hat es auch einen positiven Aspekt. Ja, deswegen müsste es ja theoretisch wirklich dann am Wochenende auch wiederholt werden. Ja, in der Tat. Damit ich, also wenn so leicht die Schlafprobleme bei dir zu lösen sind, das ist ja wunderbar. Du brauchst kein Schlafmittel. Schlafmittel heißt Domian. Domian, du bist Medizin für mich. Ja, wunderbar. Absolut. Daniel, noch was? Nö, das war mein Thema gewesen. Ja, dann danke ich dir für die konstruktive Kritik und die Anregung für Samstag und Sonntag. Ja, alles klar. Okay. Hoffentlich klappt's. Schönen Abend noch. Tschüss, Daniel. Ciao. Wolfgang ist jetzt am Telefon und er ist 26 Jahre alt. Richtig. Hi. Hallo. Wolfgang, dein Thema. Ich habe eigentlich ein Problem mit meiner Freundin. Mhm. Dazu muss ich jetzt sagen, die ist jetzt Ende 8., Anfang 9. Monat und sie hat mehr oder weniger ihre Aggression nicht unter Kontrolle. Was? Ihre Aggression? Mhm. Inwiefern? Beschreib mal. Wenn ihr irgendwas nicht passt, wenn ich nicht so reagiere, wie sie es möchte, rutscht ihr die Hand aus. Deine Frau schlägt dich? Ja, Freundin. Deine Freundin schlägt dich, ja. Ja. Hat das jetzt mit der Schwangerschaft zu tun? Oder nee, das ist eigentlich auch schon vorher gewesen. Wie oft ist das schon vorgekommen? 4, 5 Mal. Mhm. Was sind das genau für Situationen? Schwer zu sagen. Es ist halt so einfach, wenn ich nicht so reagiere, wie sie will. Na gut, das kann ja irgendwas Harmloses sein, dass du irgendwie Unordnung gemacht hast oder dass ihr euch richtig streitet wegen ernstzunehmender Probleme. Ja, richtig. Ja, wie richtig? Was denn? Eher so einfache Sachen oder eher schwierige? Manchmal auch schwierige, nur ich habe dann immer halt so, ich versuche dann immer so ein bisschen das bisschen zu wogen, indem ich dann sage, okay, lass uns später ein bisschen drüber reden. Mhm. Also beispielsweise, du gehst einkaufen und du hast das falsche Fleisch eingekauft, dann kriegst du eine gescheuert, oder wie? Nee, gar nicht mal so. Es ist so halt, wenn... Es ist schwer, einfach schwer zu erklären, wenn... Wenn wir mal wegen Stress haben, wegen irgendwas, ist mal wegen zu Hause, ihr passt irgendwas oder so nicht, dann macht ihr vielleicht so einen Aufstand. Und wenn ich dann halt nicht so reagiere, sondern einfach versuche, sie gar nicht zu beachten oder so, um sie halt damit wieder ein bisschen von der Palme runterzubringen, dann erreiche ich eigentlich mehr oder weniger das Gegenteil. Nämlich eine Ohrfeige. Ich bringe sie damit noch mehr auf die Palme und dann halt eben irgendwann eine Ohrfeige, richtig. Eine richtig heftige Ohrfeige? Richtige heftige, ja. Das klatscht und scheppert so. Es ist schon so heftig gewesen, dass meine Brille schon diverse Male gebrochen war und allen drum und dran. Wie reagierst du denn dann? Bis zu einem gewissen Grad gar nicht. Wurde dieser gewisse Grad auch schon mal überschritten? Ja. Und was hast du dann gemacht? Ja, auch eine gescheuert. Ja, auch eine gescheuert. Mehr oder weniger als eine gescheuert. Wie heißt das? Pack schlägt sich und Pack verträgt sich, oder was? Ja, nur das Problem ist eben, wie gesagt, sie ist jetzt in... Ja, jetzt ist es natürlich heikel, wenn sie schwanger ist. Richtig. Was, wie seid ihr denn drauf, dass ihr euch da schlagt, Mensch? Ist das scheiße. Eigentlich schon. Ja. Wie lange kennst du die Frau schon? Ja, knapp ein Jahr jetzt. Ach, knapp ein Jahr und sie ist schon schwanger von dir. Geht aber auch flott bei euch. Ja, mehr oder weniger. Ja. War das geplant und gewollt alles? So halbwegs. Plan schon, aber nicht, so, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Es gibt ja leider kein Männerhaus, ne, wo du dich dann auskurieren kannst. Nein, das wollen wir jetzt nicht sagen, das ist dann jetzt zu flapsig. Wir wohnen auch nicht zusammen. Ihr wohnt nicht zusammen. Frankfurt und ich wohne hier oben in Bremen. Ach so. Und das ist eben halt so, wenn wir am Wochenende dann mal hier sind. Im Ernst jetzt mal. Also mir würde das sehr heftig stinken, wenn meine Freundin mir eine scheuern würde. Sehr stinken. Ja, deswegen versuche ich ja auch irgendwo ihr zu helfen, nur ich weiß eben ja nicht wie. Und sie ist jetzt selber auch schon in psychologischen Behandlung, aber irgendwo scheint da wohl auch nicht so das Richtige rüberzukommen. Eine hysterische Frau ist das. Ja. Liebst du diese Frau? Ich liebe sie, ja. Ja, trotz der Ohrfeigen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich ihr eine scheue oder sonst irgendwas, dann tut es mir anschließend noch mehr weh. Wenn du dann so zurückreagierst und sie auch schlägst, ist dann gut oder geht dann richtig eine Keilerei zwischen euch? Dann geht eine richtige Keilerei. Und wie endet das dann? Ich vermute mal, dass du der Stärkere bist. Meistens behalte ich dann immer die Überhand. Aber es ist dann halt so, dass die dann auch manchmal nicht die Aggression nur an mich auslässt, sondern halt auch mal an meinen an meine Wohnungseinrichtung. Das ist schon so in meiner letzten Wohnung schon gewesen, dass ich 14 Tage lang renovieren musste. Achso, da hast du aber wirklich, hast aber nicht das große Los gezogen gerade mit der Frau. Ja, wahrscheinlich doch, wenn du sagst, du liebst sie. Ich denke schon, nur wie gesagt, ich denke, sie hat irgendwo ein Problem. Ich meine, wenn sie jetzt in psychologischer Behandlung deshalb ist, ist das ja schon mal gut. Ja, nur ich denke mal, das sagt sie selber auch irgendwo, es kommt nichts rüber. Dann ist sie beim falschen Psychologen. Also irgendwas zu tun, finde ich schon, müsste man da. Ja, nun, deswegen habe ich gedacht, ich rufe einfach mal an, vielleicht kannst du mir einen Tipp geben, wie ich ihr noch, ja, auch noch helfen kann. Zum Beispiel, indem du auf keinen Fall zurückschlägst. So viel Disziplin muss sein, dass du nicht zurückschlägst. Und du erstmal per Gespräch in Situationen, wo ihr ruhig seid, wo es nicht eskaliert, das immer wieder mal durchquatscht. Und immer wieder mal durchquatscht. Und wenn sie selbst so konzipiert ist, dass sie ab und zu durchdreht und dass ihr alles durchgeht, dann ist das mit dem Psychologen, finde ich, schon sehr richtig. Nur, wenn sie da nicht weiterkommt, dann soll sie sich einen anderen Psychologen suchen, Mann. Nur ich sag mal, Weißt du, an was ich gerade denke? Jetzt hat das ja noch so ein bisschen so eine witzige Komponente. Ihr beiden schlagt euch an, vertragt euch wieder. Anfangs konnte ich auch drüber lachen, aber ja, auf die Dauer finde ich das überhaupt nicht mehr lustig. Und es kommt ein Kind. Richtig. Und wer weiß, ob sie das mit dem Kind nicht auch macht. Oder? Richtig, aber ich denke mal, da ist die Gefahr ja eben, man weiß ja, Kinder können Menschen an die Substanz gehen. Also ich kann dich nur ermutigen, sie zu animieren, einen anderen Psychologen aufzusuchen und weiter an sich zu arbeiten. Mehr kann ich nicht sagen. Und dir nur wirklich sagen, weil sonst eskaliert es immer mehr, dass du die Hände bei dir behältst. Ja, nur wie gesagt, ich sag mal, ich behalte sie mir auch bei mir, bis zu einem gewissen Grad, bis dahin, wo es mir dann halt auch wehtut. Ja, kann ich verstehen. Ich weiß auch nicht, ob ich da ständig stehen würde und die rechte hinhalten und die linke hinhalten und irgendwann wird mir wahrscheinlich auch der Hut hochgehen. Aber das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist psychologische Beratung und Arbeiten an sich selbst. Und da musst du die hinbringen. Die junge Dame, wie alt ist sie denn? 23. Einiges im Argen. Jetzt wünsche ich euch oder auch deiner Freundin eine gute Schwangerschaft, dass alles gesund über die Bühne geht. Hoffen wir. Und danach soll die was machen. Forciere das. Auf jeden Fall. Junge, du wirst bald Vater. Ich gratuliere schon im Voraus. Ich freue mich schon. Wolfgang, ciao. Alles klar, danke. Tschüss. Mike. Hallo Domian. 25 Jahre. Genau, ich bin am Apparat. Ja. ich wollte mit dir reden über deutsche Krimis. Also jetzt war ja ein großes Derrick-Wochenende. Ich habe leider nicht so viel gesehen. Ich habe ein bisschen ZDF geguckt mit Thomas Gottschalk. Ja, genau, am Samstag um 14 nach 8 kam es, richtig. Das habe ich auch gesehen und danach kam die lange Derrick-Filmnacht. So. Dann habe ich mir die alle angeguckt, die alten Folgen. Ja. 74, 75, so halt die ersten Derricks. Mhm. Und einen Tag davor lief der letzte Derrick von 98. Mhm. Da konnte man so richtig den Altersunterschied sehen. Fand ich voll krass, wie ich mir das angezogen habe. War echt optimal, habe ich mir so ein paar Joints geraucht, die getrunken. Ja, und mir die ganzen alten Schlager mal so angeguckt. Wie lang ging die diese Nacht, diese Filmnacht? Die ging bis 4 Uhr, da war die letzte Folge vorbei. Ich habe die mir auch alle angeguckt. Ja. Ich bin überhaupt so Krimi-Fan, ne? Ja, guckst heute du oft andere Krimi-Filme auch im Fernsehen? Ja, sicher. Zum Beispiel heute Abend lief Tatort mit dem Schimmi am liebsten. Das finde ich wirklich die besten. Sabu, kennst du den? Nee, aber ich habe vorhin gesehen, dass der lief. Aber da war ich ja schon hier am Arbeiten und da konnte ich nicht leider es nicht sehen. So früh musst du schon arbeiten, um 11 Uhr. Ja, klar. Ist ja einiges zu tun. Faktisches Leben. Ja, Mensch, weißt du, was ich oft und gerne immer wieder gesehen habe, war und ist, ich glaube, es kommt im Moment immer noch, auf Dreisat die Wiederholungen von Der Kommissar. Kennst du das? Der Kommissar, aber das ist noch schwarz-weiß. Das ist noch schwarz-weiß und erinnert mich an meine Kindheit. Ja. Das lief früher im ZDF immer um 7:45. Das hat so eine sentimentale Geschichte bei mir auch. Dann sieht so die Autos von aus den Enden 70er, 60er Jahren. Bei mir ist das ja auch so, ich habe mir dafür jetzt extra DF1 geholt, kennst du bestimmt, das Pay-TV, so Premiere. Ja. Da gibt es einen Kanal, der heißt Krimi und Co. Da laufen der alte, aber mit dem Köster noch, diese aus den 70er Jahren, die finde ich optimal. Ich gucke mir das jeden Tag an. Ja. Ein Fall für zwei, Derrick und so, alles. Ja. Findest du Derrick denn richtig gut oder hat dich das einfach so mitgesogen, dieses ganze Theater aus meiner Sicht? Ich habe zum größten Teil so mitgesogen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Ich finde das auch so ziemlich gut. Auch ein Fall für zwei, Tatort, so alles so diese deutschen Krimis. Je älter, desto besser. Mir fällt gerade eine wunderbare Situation ein. Ich habe nicht viel Samstagabend geguckt, aber ich habe die Sequenz gesehen, der Thomas Gottschalk-Sendung, als Inge Meisel da war. Hast du das auch gesehen? Ja. Absolut. Köstlich, ich liebe sie. Ja, da hat er gefragt, ob sie, Inge Meisel, denn Derrick als Mann auch interessant findet. Und da hat sie gesagt, nein, überhaupt nicht. Und guckt danach Thomas Gottschalk an und sagt, sie, aber auch nicht. Ich glaube, die mag den Gottschalk nicht. Ja, glaube ich auch. Den Eindruck habe ich. Es ist ja schon verrückt mit diesem Derrick. Das ist, glaube ich, der berühmteste Deutsche. Ne? Ja, das läuft ja auch der ganzen Welt. In Italien, in China. Das überall in Asien. Sprachen übersetzt worden. Ja. Also total cool. Der hat ja so ein biederes Image eigentlich, ne? So was ganz Spießiges. Also typisch deutsch so, ja, würde ich mal sagen. Also kommt aber, ich habe schon oft ältere Leute gesehen, so die in dem seinen Alter waren, die haben genauso versucht, wie der auszusehen. Also so mit Sonnenbrille, den Kragen so hochgeschlagen. Ja. Aber kommt irgendwie angenehm so. Ist gute Atmosphäre so. Am liebsten sind mir die Serien so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Jetzt die letzten so von 95, 96 finde ich nicht mehr so gut. Ist ich bin gespannt, geworden. Bin gespannt, wie sein Nachfolger ist. Mhm. Er ist jetzt intronisiert worden. Habe ich schon mal von gesehen, so als Vorschau, aber ich glaube, ich bin nicht so begeistert davon. Er wird es sehr schwer haben, wie alle Nachfolger, aber vielleicht, wir wollen ihm eine Chance geben. Auf jeden Fall, machen wir. Mike, das war das Thema Krimis und Derrick und so von dir, genau. Bei mir hier. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bis dann. Tschüss, ciao. Mike. Tschüss. Petra, 30 Jahre alt. Hallo? Ja, Petra. Gut, guten Morgen. Ja. Also ich würde gerne warnen. Warnen? Ja, vor Flirtlines. Und zwar nicht für diejenigen, die dort arbeiten, sondern für die, die dort anrufen. Warum? Was willst du warnen? Ich habe für eine Flirtline gearbeitet. Mhm. Und diese ganzen Telefonnummern basieren eigentlich auf einer ganz großen Lüge. Mhm. Viele Frauen sind wirklich gekauft. Du kannst dort auch gutes Geld verdienen, so ist es nicht. Aber ich habe, vielleicht bin ich zu gut für diese Welt, mitbekommen, wie Existenzen zerstört wurden. Ich bin auch mit dem einen noch befreundet und habe allein in 2 Monaten 4 Stück kennengelernt über die Line. Mhm. Die haben also Rechnungen zwischen 10 und 16.000 Mark gehabt. Die Männer? Ja. Mhm. Du hast gearbeitet? Ja. Bei dieser Line. Du warst also angestellt, um die Männer, Sex-Talk zu machen. Nicht Erotik-Talk. Ja, auch unter anderem. Um sie hinzuhalten. Beschreibt aber genau, wie das abgeht. Wir alle kennen das ja nicht. Man ruft denn da als Mann an und dann? Dann werden sie mit mir verbunden. Mhm. Und ich warte eben auf den Anruf. Und dann höre ich mal, was derjenige von mir gerne möchte. Derjenige denkt aber, dass du eine ganz normale Frau bist, die da auch angerufen hat. Ja. Und du sollst die nur so lange wie möglich auf der Leine halten, damit die Kasse klingelt. Richtig. Mhm. Wie hast du die Jungs denn dann bei Stange gehalten? Ach Jürgen, das ist eigentlich relativ einfach. Es kommt halt drauf an. Sexgespräche sind eigentlich die leichtesten. Mhm. Jeder von uns kennt Pornos. Mhm. Und du beschreibst dann ganz einfach das, was du kennst. Mhm. Also die Männer, die anrufen, denen geht es in erster Linie schon um Erotik und um Sex. Viele, aber nicht nur. Mhm. Hast du dich mit Männern auch über ganz normale Themen unterhalten oder gar über Probleme oder Konflikte oder irgend sowas? Auch über Konflikte und sonstiges. Mhm. Aber das Problem ist halt, wir sind angewiesen. Wir dürfen nicht sagen, sie sollen aufhören, über Lines zu telefonieren. Mhm. Ich hatte einen... Was machst du denn, wenn entschuldige mich, du kannst es gleich erzählen. Ja. Was machst du denn, wenn derjenige sagt, komm, gib mir doch deine Privatnummer, lass uns privat miteinander weiter telefonieren? Dann habe ich eben schlechte Erfahrungen gemacht und gebe meine Nummer nicht mehr raus. Ach so, naja. Hm. Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, du wolltest was erzählen. Bitte? Du wolltest gerade was erzählen, habe ich dich unterbrochen. Ja, ich hatte einmal den Fall, da war ein Mann, dessen Frau seit... also vor 6 Wochen gestorben ist. Mhm. Und der suchte also wirklich seelischen Beistand. Mhm. Und ich darf natürlich nicht sagen, er soll doch lieber die Telefonseelsorge anrufen. Standst du denn nicht an einem großen inneren Konflikt? Natürlich, deswegen habe ich aufgehört. Ja, du wusstest jetzt, der Mann muss richtig Geld hinblättern. Ja. Der ist in einer seelischen Not und du kannst ihm gar nicht weiterhelfen. Und darfst gar nicht mal sagen, was du für richtig hältst. Ja. Wurdet ihr, muss ich ja fragen, denn da ständig überprüft? Hättest du dem nicht einfach sagen können, hier rufen sie bei der Telefonseelsorge an? Hörte da immer jemand mit von deinen Chefs? Möglich. Immer möglich. Möglich. Die haben sich also ab und zu reingeschaltet. Richtig. Wie lange hast du diesen Job gemacht? 2 Monate. 2 Monate? Ja. So als Fulltime-Job? Jein. Mhm. Sagen wir so. Wie viele Stunden am Tag hast du es gemacht? Unterschiedlich. Ja, sag mal ein Beispiel. 2, 3, 4, 5 Stunden? 3 Stunden. 3 Stunden. Und in einer Agentur oder von zu Hause aus? Von zu Hause. Das kann man irgendwie so schalten, ne? Richtig. Mhm, ja. Und du hast es wirklich jetzt angegeben, weil du da zu sehr in Konflikt geraten bist? Ja. Mhm. Hast du denn da wenigstens ordentlich auch Geld verdient während der Zeit? Ein Schweinegeld. Um ein Schweinegeld. Mhm. Magst du es sagen, ungefähr wie viel? Es ist ein bisschen abhängig von der Stundenzahl, die du telefonierst. Aber die Stundenbezahlung liegt zwischen 12 und 25 Mark. Hm. Du kannst jetzt also ausrechnen. Ist ja nicht so viel, 12 Mark pro Stunde. Aber das geht ja hoch, je mehr Stunden du hast. Also bei 120 Stunden kriegst du 25 Mark pro Stunde. Gut, da kannst du natürlich ganz schön. Ich hatte jetzt noch mehr gedacht. Ich hatte letztens gesagt, dass 120 Mark pro Stunde oder so. Nee, so viel nicht. Also die am meisten verdienen, ist die Telekom. Mhm. Und diese Firma wahrscheinlich, ne, der Anbieter. Und die Firma. Mhm. Liebe Petra, du hast gewarnt. Das ist ja ein sehr netter Zug von dir. Und du hast ja auch aus der Insider-Sicht uns jetzt ein bisschen erzählt. Ja. Wir müssen den Schluss machen, weil meine Sendung gleich zu Ende ist. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Ärger kriege. Ach, bestimmt nicht. Es ist völlig anonym und das ist okay. Jeder darf hier seine Meinung äußern und seine Erfahrung schildern. Dir alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Danke dir. Tschüss, Petra. Tschüss. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Luigi Rensinghoff und Hans-Jürgen Wilde. Und unser Thema morgen Nacht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, heißt zu Unrecht im Knast. Wer von euch war schon zu Unrecht im Knast? Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen unter der bekannten Telefonnummer. Und wir sind im Radio bei 1 Live und im Fernsehen, im WDR Fernsehen. Punkt 1 Uhr, hoffe ich doch, morgen. Schöne Nacht, bis dahin, ciao.